Thank you. Ganz zu Beginn der zweiten Soundcheck-Echo-Stunde ging es in den verspielt genialen Klangcollagen von David Vorhaus' Projekt White Noise um Love Without Sound. 14 Jahre liegen zwischen diesem Song und dem zuletzt gehörten Instrumentalstück von Cure-Chef Robert Smith und dem Susie and the Banshees-Bassisten Steve Severin. 1983 veröffentlichten die beiden ihr stark vom Geist der späten 60er Jahre beeinflusstes Album The Glove. Auf dem Cover tummelten sich diverse Figuren aus dieser Zeit, unter anderem auch Mick Jagger in seiner ersten Filmrolle aus dem Streifen Performance. Der Soundtrack von Performance kombinierte unter anderem die Slide-Gitarrenkünste Ry Cooders mit Songs von Randy Newman oder Jagger Richards und mit atmosphärischen Instrumentalpassagen. Eine von ihnen, mit vereinzelten Sitarklängen und einem ständig wiederkehrenden Echopuls, schlug eben quasi eine Echobrücke zwischen White Noise aus dem Jahre 1969 und The Glove von 1983. Dass ausgerechnet Musiker aus dem Bereich der eher spartanisch arrangierten Punk- und New-Wave-Musik Anfang der 80er Jahre die verspielten psychedelischen Sounds wiederentdeckten, nachdem sie früher für die Hippie-Musik nur Hass und Spott übrig gehabt hatten, gehört für mich zu den angenehmeren Ironien der Rockgeschichte. In einem wahren Echorausch befand sich Anfang der 70er Jahre gleich in mehrfacher Hinsicht die anglo-französische Band Gong. Schließlich ging es bei ihnen damals auch um die grünen Pothead-Pixies vom Planeten Gong und ihre Beziehung zu den Menschen. Bis auf die Rhythmusgruppe von Bass und Schlagzeug schwebte bei etlichen Stücken eigentlich alles im Echo-Sound. Das Space Whisper von Sängerin Gilly Smith, die Synthesizer-Spiralen von Tim Blake, die Dirma Lerbs Flöten- oder Saxophontöne, David Allens und Steve Hillichs Gitarren. Thank you. so süß. In den Leuten drüben. Yeah. Das waren zwei Ausschnitte aus einem Gong-Konzert, das 1973 in Paris stattfand. David Allen, Gründer der Band und davor schon Gitarrist bei Soft Machine, stammt ursprünglich aus Australien, war aber Anfang der 60er Jahre in Frankreich gelandet. Er arbeitete damals schon mit Bandschleifen und Hugh Hopper, der spätere Soft Machine-Bassist, ließ sich zu dieser Zeit bei einem Besuch ebenfalls schon von den sich endlos wiederholenden Tonfolgen faszinieren. David Allens Interesse an solchen Ideen hatte wohl auch etwas mit der Musik von Terry Riley zu tun. Riley experimentierte schon früh mit nur ganz minimal sich verändernden Tonfolgen. Diese ließ er mittels eines ausgeklügelten Tonbandgerätesystems zeitverzögert in gleicher Lautstärke wie das Originalsignal abspielen. Je nachdem, wie oft das ursprüngliche Signal wiederholt wird, entsteht so ein zwei-, drei- oder vierstimmiger Kanon. Allerdings erfolgen die Einsätze der einzelnen Stimmen viel schneller als in der bekannten Volksliedpraxis. Durch die Stereotechnik der Tonbandgeräte wurde es möglich, die einzelnen Stimmen rechts, links oder in der Mitte wiederzugeben, sodass die musikalischen Phasenverschiebungen noch eine zusätzliche räumliche Dimension gewinnen. Der Soft Machine-Organist Mike Rattledge, Robert Fripp und Brian Eno gehören zu der Vielzahl von Musikern, die sich von Terry Rileys Minimal Music anregen ließen. Terry Riley spielt Keyboards und Saxophon und 1971 wurde sein vielleicht bekanntestes Stück auf Platte veröffentlicht, A Rainbow in Curved Air. Ein Jahr später lieferte Terry Riley die Musik für den Film Les yeux fermés von Joel Santono. Les yeux fermés von Joel. Les yeux fermés. Les yeux fermés von. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux. pulsierenden, sich lange fortsetzenden elektronischen Klänge erinnern ein wenig an das physikalische Experiment, bei dem der Bewegungsimpuls einer Kugel all die benachbart aufgehangenen Kugeln auf ewig in Bewegung versetzt. Das war zuletzt Musik von Bruce Gilbert, ein Ausschnitt aus der LP The Shivering Man, die das Gründungsmitglied der englischen Punkband Wire 1986 veröffentlichte. Nach der Abneigung des Punkrock gegen allzu ätherische Klänge durfte der erste Erfolg von U2 Anfang der 80er Jahre einiges dazu beigetragen haben, das Echospiel wieder respektabler zu machen. Zu den Spezialitäten von Gitarrist The Edge gehört nämlich seit den Anfangstagen der Band das leichte Plätschern von Echo-Gitarrenriffs. Mitte der 80er Jahre klang dann eine Band wie die Chameleons schon wieder mächtig psychedelisch. Die Gitarren badeten geradezu in schnell und mehrfach sich wiederholenden Echos. Aber das ist nur der Auftakt zu einem etwas längeren Trip in die 80er Jahre. With the sun. Waren zuletzt A.R. Kane aus England mit dem Titel The Sun Falls Into the Sea von ihrem Debütalbum 69. Erschienen ist diese Platte 1988. Die schwebenden Klänge zwischen den Chameleons und A.R. Kane erzeugte 1982 Bill Frisell auf seiner Gitarre unter kräftiger Mithilfe diverser Hall- und Echogeräte. The Beach hieß dieser Titel, und Frisell griff hier ziemlich eindeutig auf eine Gitarrenspieltechnik zurück, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Markenzeichen von Gong-Gründer David Allen gewesen war. Heute lädt die Ambient Dance Band The Orb den ehemaligen Gong-Gitarristen Steve Hillage eben wegen dieses speziellen Sounds ein, auf ihren Platten mitzuspielen. Glissando-Gitar heißt das Zauberwort, und alles, was man dazu braucht, ist ein Echogerät und ein runder Stift oder eine Röhre aus Metall, mit der die Saiten zum Klingen gebracht werden, ohne dass die Finger die Saiten berühren. Die verbleibenden Soundcheck-Minuten gehören einem Musiker, der auch heute noch eher bodenständige Rockmusik macht. 1971 schlug Achim Reichel nach seiner Zeit bei den Rattles und Wonderland aber psychedelische Wege ein. Ob dies einfach auf die drogengeschwängerten Zeiten zurückzuführen war oder und auf marktpolitisches Kalkül, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Damals musste sich Achim Reichel allerdings manch herbe Schelte wegen Platten wie der Grünen Reise anhören. Von unausgegorenen Experimenten war da die Rede, und zugegebenermaßen wirken die wenigen Songtexte von Frank Dostal heute eher peinlich. Vielleicht gehört ja auch wirklich nicht viel dazu, mit Hilfe eines Tonband- oder Echogerätes einzelne Sounds im Ping-Pong-Stereo hin und her schaukeln zu lassen und so interessant zu machen. Ich spüre aber bei diesen alten Aufnahmen von Achim Reichel eine unbeschwerte Lust am Spielen mit Klängen, die einfach Spaß macht. Spielerei und Kreativität sind eben doch gute Nachbarn. Gute Nachbarn. Gute Nachbarn. Gute Nachbarn. Gute Nachbar. Gute Nachbar. Thank you. Ha ha ha ha!